Per dirti, la moglie di una delle vittime della fabbrica. Die Frau eines der Todesopfer in der Fabrik hat uns erzählt, dass ihr Mann in China Facharbeiter in einer Autofirma war. Er bekam 200 Euro im Monat und hatte einen 8-Stunden-Tag. Mit welchen Erwartungen kam er hierher? Das zu tun, für das er schließlich sein Leben gelassen hat. 16 bis 18 Stunden täglich bügeln. Die ganze Zeit am Bügelbrett stehend für 1.900 Euro im Monat. Aber die Chinesen sind dazu bereit. Sie nennen dieses Konzept das bittere Schlucken. Es bedeutet, Leid, sie sagen Blut und Schweiß auf sich zu nehmen, sich opfern, leben wie ein Tier. Aber nur für einen begrenzten Zeitraum, um ein kleines Kapital zusammenzubringen, mit dem sie dann nach China zurückkehren oder den Kindern ein besseres Leben ermöglichen können. Genau das wollten doch unsere Auswanderer auch vor 60, 70 Jahren. Warum versteht das keiner? Makrolotto Zero. Chinatown in der Toskana. Von Ulrike Klausmann. Prato hat alles, was zu einem Traumziel in der Toskana gehört. Einen prächtigen Dom mit weiß-grüner Marmorfassade, ein historisches Zentrum mit pittoresken Gassen und eine fast komplett erhaltene Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Dennoch ist die Stadt nordöstlich von Florenz eher als Industriestandort bekannt. Seit dem Mittelalter werden hier Stoffe hergestellt. Die Wohnviertel außerhalb der Mauer sind durchsetzt von kleineren und größeren Fabrikhallen. Seit den 90er Jahren haben sich hier etwa 4000 chinesische Unternehmen angesiedelt, deren skandalöse Arbeitsbedingungen immer wieder in Medienberichten angeprangert werden. Besonders seit im Dezember 2013 eine chinesische Bekleidungsfabrik in Brand geriet. Die Arbeiter schliefen dort auf Matratzen. Ein elektrischer Heizofen entzündete sich, die Stoffe fingen sofort Feuer. 7 Menschen starben. Die Empörung über solche Zustände ausgerechnet in dieser beliebten Ferienregion ist groß. Und oft geht sie mit Ressentiments gegen die Chinesen einher, als seien sie allein schuld am weltweiten Turbokapitalismus, der inzwischen auch das Land der schönen Künste und der guten Küche erreicht hat. In realtà oggi a Prato c'è un pezzo di China. Heute haben wir in Prato ein Stück China, das hierher gebracht wurde, das mit eigenen chinesischen Regeln funktioniert. Das heißt, wir haben eine Art extraterritorialen Distrikt, der mit seinen eigenen Regeln wächst und gedeiht. Die Wirtschaftsjournalistin Silvia Pieraccini berichtet seit Jahren über die Zustände in chinesischen Bekleidungsfabriken in Prato. Sie arbeiten 16 bis 18 Stunden am Tag. Sie essen, schlafen und arbeiten in derselben Halle und kriegen bestenfalls 50 Cent die Stunde. Sie arbeiten im Akkord. Und je nach Vereinbarung bekommen sie auch mehr. Der Bügler zum Beispiel, der beim Brand in der Fabrik ums Leben kam, hatte es auf einen Stundenlohn von 3,50 Euro gebracht. Nei primi anni di lavoro non si viene pagati affatto. Oft bekommen sie in den ersten Jahren gar kein Geld, wenn der Arbeitgeber ihnen die Kosten für die Reise nach Italien vorgestreckt hat. 2 oder 3 Jahre lang kriegen sie nur Kost und Logis. Ma solo vitto e alloggio. Wie viele Einwanderer aus China in Prato leben, weiß keiner ganz genau. Offiziell gemeldet sind etwa 16.000. Die Dunkelziffer ist hoch. Die Schätzungen schwanken zwischen 25.000 und 35.000. In Stammtischdiskussionen, aber auch in Politikerreden und Medienberichten wird oft behauptet, die Chinesen hätten den Italienern Pratos die Arbeitsplätze weggenommen. Doch das weist Silvia Pieraccini zurück. A me a volte capita. Journalisten bitten mich immer wieder, ihnen Chinesen an Webstühlen zu zeigen. Das sind die typischen Maschinen der Tuchindustrie. Dann schaue ich sie mit großen Augen an und sage, wenn ihr mir einen Chinesen am Webstuhl zeigt, dann zahle ich euch 30 Tage lang das Abendessen. Denn ihr werdet niemals einen Chinesen in einer Tuchfabrik in Prato finden. Denn während die traditionellen Fabriken Pratos auf die Herstellung meist hochwertiger Stoffe spezialisiert sind, haben die Einwanderer aus China einen eigenen Wirtschaftszweig aufgebaut, Die Pronto Moda, schnelle Mode, eine Bekleidungsindustrie, die auf Abruf innerhalb kürzester Zeit große Mengen an billigen Kleidungsstücken herstellt. Dass diese Billigware das Etikett Made in Italy tragen darf, kränkt viele Italiener. Sicuramente c'è un gruppo di cinesi che sono in gran parte i proprietari dei Pronto Moda, quindi delle aziende. Natürlich gibt es auch ein paar Chinesen, die selbst Unternehmer geworden sind, überwiegend in der Pronto Moda. Sie haben Geld gemacht und fahren mit dem Porsche Cayenne durch die Gegend. Chiaramente la globalizzazione ha portato degli elementi di grande novità all'interno del sistema produttivo italiano, europeo e mondiale. Selbstverständlich hat die Globalisierung ganz neue Elemente in die Arbeitswelt gebracht. Und der Warenaustausch ist nicht mehr an den gewohnten Markt gebunden. Wir haben neue Herstellerländer, vor allem China und Indien. Der Handel wird immer weltumfassender und mit den Waren bewegen sich zunehmend auch die Menschen. Die großen Veränderungen hätte man den Bürgern und den Arbeitern besser erklären müssen, denn sonst wird es immer schwieriger, die Veränderungen in dieser Stadt zu regeln, wie man sieht. Diventava molto difficile poi governare il cambiamento, cioè gestire il cambiamento della città, come è accaduto. Der Anthropologe Massimo Bressan warnt davor, die chinesische Community zum Sündenbock für die Krise in Prato zu machen. Ohne Zweifel steht die Stadt vor einer besonderen Herausforderung. Mit ihren 190.000 Einwohnern, davon 35.000 Migranten, gilt sie als die Stadt mit der größten Dichte an Einwanderern in Europa. 40% der Migranten stammen aus China. Im Grunde ist Prato kein italienisches Problem. Die Stadt gehört zu den Orten auf der Welt, wo man die Auswirkungen der Globalisierung auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft direkt beobachten kann. L'amore per la mia città parte, tanto sonnavo e cresciuo in via Urso Malaparte. Putaso era un pratese rinomato, tipo Sondi, bravo e voglio essere rispettato. Die Via Pistoiese ist eine schnurgerade Straße mit niedrigen Häusern und vielen Geschäften. Sie beginnt kurz hinter der Stadtmauer von Prato und durchquert das Viertel Macrolotto Zero. Hier wohnten und arbeiteten ursprünglich die Beschäftigten der Tuchindustrie. Viele waren aus Süditalien eingewandert. Heute ist Macrolotto Zero das Wohn- und Einkaufszentrum der Einwanderer aus China. Es gilt als größte Chinatown Europas. Ob Friseur, Mode oder Schuhladen, überall hängen Schilder mit chinesischen Schriftzeichen über den Schaufenstern. Der Weinladen heißt Red Dragon und im Schaufenster eines Zuckerbäckers stehen knallbunte Torten, dekoriert mit beeindruckenden Drachen und Blumen. Ein gelungener Mix aus italienischer Konditortradition und asiatischer Kunstfertigkeit. In einer Seitenstraße leuchten rote Lampions über dem Eingangstor eines Restaurants. Die Wände des Gebäudes sind übersät mit italienischen und chinesischen Graffitis. Ravioli Leo steht zweisprachig auf einem Schild. Das Restaurant ist in einer großen, fensterlosen Halle. Die Wände sind kahl und die Deckenlampen leuchten auch tagsüber. Die Gäste sitzen an großen Tischen mit rot glänzenden Decken. Im Fernseher an der Wand läuft ein chinesisches Programm. Eine Kellnerin reicht mir eine Karte mit bunten Fotos. Che cosa c'è? Ravioli. Ravioli. Spaghetti. Ah. Sì. Roba cinese, no? Cinese, tutto cinese. Ah. Ravioli, Spaghetti, alles chinesisch? Klar. Hatte nicht Marco Polo die Nudeln aus China mitgebracht? Außer Pasta bietet die Speisekarte Entenkopf, Schweineleber, Hühnerfüße und Meeresschnecken. Il 95% dei contratti cinesi sono part-time. 95% der chinesischen Arbeitsverträge sind Teilzeitarbeitsverträge. So werden nur 4 Stunden täglich versteuert, auch wenn jemand 16 oder 18 Stunden arbeitet. Es gibt keine Pausen. Man arbeitet 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über. Und besonders wer illegal dort lebt und keine Dokumente hat, kein Italienisch kann, kommt nicht aus der Fabrik raus und weiß nicht mal, wo er ist. Und das im Jahr 2014. Es ist erschütternd, dass in all den Jahren die Gewerkschaften nicht einen Ton gegen diese Arbeitsbedingungen gesagt haben und sich erst eine Brandkatastrophe mit 7 Toten ereignen musste, bis man die Augen öffnete und sagte, so kann es nicht weitergehen. Perché molti aprissero gli occhi e dicessero non è tollerabile una situazione del genere. Das deutsche Wirtschaftsmagazin Brand 1 zitierte im Jahr 2001 in einem Artikel über die chinesischen Unternehmen in Prato den Gewerkschafter Francesco Toccafondi. Sie haben keine Industriearbeitsplätze weggenommen, sie haben die Heimarbeit ersetzt. Und vom Boom der asiatischen Betriebe profitieren jetzt auch die italienischen Firmen. Ein italienischer Produzent, der nicht genannt sein wollte, erklärte damals: Chinesen arbeiten und denken nicht an die nächsten Ferien, sondern an noch mehr Arbeit. Sie sind 3 bis 4 Mal schneller als Italiener und dazu noch 20 bis 30% billiger. Für einen Lammfellmantel braucht ein italienischer Arbeiter um die 6 Stunden. Chinesen schaffen es in der Hälfte der Zeit. Solange die italienischen Firmen profitierten, kritisierte kaum jemand die Arbeitsbedingungen der Chinesen in Prato. Doch das hat sich inzwischen geändert. Seit der Finanzkrise 2008 mussten viele italienische Textilfabriken schließen und ihre Arbeiter entlassen. Gleichzeitig boomte die Pronto-Moda-Branche und immer mehr chinesische Einwanderer gründeten eigene Auftragsfirmen. Sono 400-500 aziende Pronto-Moda. Es gibt 400 bis 500 Pronto-Moda-Firmen, die die Ware selbst auf dem Markt verkaufen. Und dahinter das große Netzwerk von etwa 3000 chinesischen Kleinunternehmen, in denen genäht, gebügelt, gefärbt wird, Knöpfe angenäht und Stoffe importiert werden. Und alle zusammen produzieren Millionen Kleidungsstücke. Schätzungsweise sind es 1 Million Stück am Tag, also 365 Millionen im Jahr, in schlechter Qualität, zu niedrigen Preisen, die jede Konkurrenz ausstechen, weil die Arbeitsgesetze nicht eingehalten werden. Denn kein anderes Unternehmen kann Jacken produzieren, die im Großhandel 3 oder 4 Euro kosten oder Kleider für 2 Euro. Un abito che costa 2 Euro. Nessuno. 2 Milliarden Euro jährlich setzen die chinesischen Unternehmen in Prato laut einer offiziellen Schätzung um, etwa die Hälfte illegal. Dennoch profitiert die Stadt, denn die Steuern auf die angemeldeten Umsätze füllen die Kassen. Trotzdem werden in öffentlichen Debatten oft die Chinesen zum Sündenbock für alles gemacht. Auch die Journalistin Silvia Pieraccini ist davon nicht frei und bedient sich einer martialischen Rhetorik. Ihr Buch zum Thema hat den Titel »Die chinesische Belagerung«. Sie spricht von einem eisernen Pakt, der diese Industrie angreifen muss. Und seit dem Kommunalwahlkampf 2009, den die Mitte-Rechts-Fraktion zum ersten Mal seit Kriegsende gewann, tönt es in der Stadt »Chinesen raus aus Prato«. Inizialmente siamo il fenomeno dell'immigrazione cinese è stato visto un po' con curiosità, un po' come un fenomeno, diciamo così. Anfangs wurden die chinesischen Einwanderer mit Neugierde und Interesse angesehen. Doch sehr bald wurde klar, dass ihre Anwesenheit keine Folklore, kein exotisches Phänomen ist, sondern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Diese Erkenntnis ging dann schnell einher mit Neid oder Misstrauen. Das ist nachvollziehbar in einer Zeit, in der die Stoffindustrie ihre Konkurrenzfähigkeit verlor und gleichzeitig dieser neue Bekleidungsmarkt aufblühte. Man sah Chinesen mit dicken Autos, Chinesen, die einen Arbeitsplatz hatten, und die damit verbundenen Probleme ließen immer mehr rassistische Ressentiments aufkeimen. In seiner Prato-Hymne feiert der Rapper Marco Lena alias Blebla seine Heimatstadt. Er erzählt vom Niedergang der Tuchindustrie, in der er selbst auch gearbeitet hat. Seinen Text versteht er als, Zitat, ironische Botschaft gegen Rassismus. Wenn du in Prato bist und du sagst Ciao, antworten 35.000 mit Nin Hao. Denn wir sind inzwischen multinational und die Touristen kommen bis zur Piazza Mercatale. Parkplätze gibt es auch keine mehr, da müssen kreative Manöver her. In 40 Jahren verdreifachte sich die Population. Jetzt sind wir fast 200.000 Personen. Die meisten sind wie ich in meiner Generation halb Toskaner, halb Bauernsohn. Deutschland. Aber es gibt auch Leute, an denen nicht mal ein Fingernagel toskanisch ist und die trotzdem wissen wollen, wie man den Dialekt spricht. Sono nata in Cina e cresciuta in Italia. Ich bin in China geboren und in Italien aufgewachsen. Ich komme aus Südchina, aus Wenzhou. Mein Name bedeutet wörtlich übersetzt Spross, Spross. Es ist eine Wiederholung. Miao Miao ist 23 Jahre alt und arbeitet im Einwanderungsamt von Prato, um ihr Pharmaziestudium zu finanzieren. Aber auch, um zwischen ihren Landsleuten und den Behörden zu vermitteln. Sie wirkt ruhig und sehr selbstbewusst, was vielleicht ein Grund ist, warum sie persönlich noch keine schwerwiegenden Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit gemacht hat. Allerdings sehe ich gegenüber anderen Mitgliedern der chinesischen Community sehr viel Feindseligkeit. Besonders die in Prato geborenen Italiener sind sehr verschlossen und wollen keine Fremden akzeptieren. Sie sehen nur das Negative. Miao Miao versteht nicht, warum in Zeitungsartikeln die chinesischen Arbeiter immer wieder als Sklaven bezeichnet werden. Für mich ist es eine Beleidigung, die Menschen, die dort arbeiten, Sklaven zu nennen. Denn es ist doch nur der Einstieg, um später selbst Arbeitgeber zu werden. Viele Unternehmer haben genau so angefangen. Sie waren erst Arbeiter und sind dann allmählich aufgestiegen. Die Studentin ist zwar auch gegen Schwarzarbeit, aber sie glaubt kaum, dass die Politik daran etwas ändern wird. Die Politiker wollen nichts ändern, sie wollen nur ausmerzen. Sie vergleichen uns mit einer unheilbaren Krankheit. Es ist gemein, eine Bevölkerungsgruppe mit einer Krankheit zu vergleichen. Besonders von jemandem, der an der Spitze einer Stadt steht und Vorbild sein sollte. Die Politiker der Mitte-Rechts-Fraktion haben von einem Krebsgeschwür gesprochen. Und auch der Präsident der Region Toskana. Sie meinten damit die chinesische Schwarzarbeit. Es ist ein schlimmes Wort, aber es drückt aus, mit was für Wucherungen im hiesigen Wirtschaftssystem wir zu tun haben. Oft wird in Debatten und Zeitungsartikeln so getan, als hätten die Chinesen die Schwarzarbeit erfunden und nach Italien importiert. Dabei profitieren auch italienische Unternehmer von der Schattenwirtschaft. Gli italiani approfittano pure nel senso che Die Italiener profitieren, weil sie im Mietvertrag oft nur eine kleinere Summe angeben und den Rest schwarz kassieren. Nicht immer, aber oft wissen sie genau, was in den Hallen los ist. Aber sie machen die Augen zu. Sie waschen ihre Hände in Unschuld und schauen nicht hin. Italien gehört in der EU neben Griechenland, Spanien und Portugal zu den Ländern mit der größten Schattenwirtschaft und gilt als Einfallstor für die irreguläre, sprich illegale Immigration. Der Soziologe Carsten Keller stellt in dem Buch »Arbeiten in der Grauzone« fest, die ausgeprägte informelle Ökonomie wirkt als Anziehungspol für die ebenfalls starke irreguläre Migration nach Italien. Und zwischen informeller Ökonomie und irregulärer Migration besteht eine Wechselwirkung und Wahlverwandtschaft. Die Lehrerin Vanna Rindi wohnt in einer der besseren Gegenden von Prato. Luftige Häuser mit Balkonen und viel Grün. Das stilvoll möblierte Wohnzimmer bietet einen offenen Durchblick zur Küche, in der ihr Mann das Mittagessen vorbereitet. Zwei Kinder sind schon aus dem Haus. Die chinesische Adoptivtochter Alessia wohnt noch bei ihnen. Sono nella parte sud-est della Cina, nella regione di Zhejiang. Ich komme aus dem Südosten Chinas, aus der Region Zhejiang. Die Stadt heißt Wenzhou. Da kommen die meisten Chinesen in Prato her. Ursprünglich hieß ich Pan Yimun. Mum bedeutet Traum. Doch dann wurde mein Name geändert, weil meine Tante und mein Onkel mich mit nach Italien gebracht haben. Da musste ich ihren Nachnamen annehmen. Ein paar Jahre später habe ich mich Alessia genannt, denn ich wollte den Namen meines Onkels nicht mehr. Und Alessia klang irgendwie, ich weiß nicht, integrierter. Ich mag den Namen Alessia. A Prato erano arrivati i primi bambini cinesi erano nella nostra scuola almeno erano arrivati circa. Die ersten Chinesen kamen etwa 8 Jahre vor Alessia nach Prato und in unsere Schule. Am Anfang waren wir besorgt, denn sie konnten kein Wort Italienisch. Damit hatten wir noch keine Erfahrung. Doch schon in den ersten Monaten haben wir gemerkt, dass das Problem nicht so groß war und wir haben die Kinder in unsere Herzen geschlossen. Denn oft sind sie viel lernwilliger als unsere italienischen Kinder. Und ehrlich gesagt sind sie auch sehr begabt im logischen Denken. Vielleicht, weil sie durch das Sprachproblem gezwungen sind, sich so intensiv mit allem zu befassen. Vielleicht lernen sie deshalb so schnell. Apprendono molto rapidamente. Allora, lei era la mia insegnante di matematica alle elementari. Sie war meine Mathelehrerin in der Grundschule, in der 3. Klasse. Anfangs sah sie sehr streng aus, aber dann habe ich gemerkt, dass sie gar nicht so streng war. Ich war 8 oder 9, als ich nach Italien kam. Es war im Jahr 2001. Alles war anders als in der Schule in China. Wir lebten auf dem Land, da war es nicht so komfortabel wie hier. Wir hatten keine Hausmeister, die Schüler mussten nach dem Unterricht die Klasse putzen, wir mussten Wasser holen gehen. Eine Mensa gab es nicht. Die Schüler gingen zum Essen nach Hause oder haben bei der Lehrerin gegessen. Ich erinnere mich, als sie ankam, lächelte sie viel. Sie wirkte ruhig und aufgeschlossen ihren Mitschülern gegenüber. Das war mein erster Eindruck. Ich bin mit meinem Onkel und meiner Tante nach Italien gekommen. Meine Eltern sind in China geblieben. Der Plan war, dass ich eine Zeit lang in Italien bleiben und später nach China zurückkehren sollte. Aber ich hatte Probleme und deshalb wurde ich adoptiert. Mein Onkel hat mich geschlagen. Das habe ich eines Tages meiner Lehrerin gesagt. Sie hat sich dann um alles gekümmert. Sie kam zu spät zur Schule, manchmal schlief sie auf dem Tisch ein. Wenn schulfrei war, ging sie trotzdem hin. Meine Kollegin, die in der Nähe der Schule wohnte, sah sie dort mit dem Ranzen. Sie tat so, als hätte sie Schule, um nicht bei ihren Verwandten sein zu müssen. Einmal ist sie weggelaufen. Sie ging zu chinesischen Bekannten. Die haben ihr geraten, mit mir zu reden. Das hat sie getan, mit Hilfe des Wörterbuches. Entschuldigung, das bewegt mich immer noch. Alessia springt auf, um ihrer Adoptivmutter ein Taschentuch zu bringen. Sie erzählt, dass sie das Abitur gemacht hat und jetzt politische Wissenschaften studiert. Sie möchte in Italien bleiben, obwohl sie in der letzten Zeit den Eindruck hat, dass die Chinesen in Prato nicht mehr erwünscht sind. Die Chinesen sind die Zielscheibe für viele Italiener. Sie wollen sie nicht in ihr Leben integrieren. Viele Chinesen fühlen sich in Prato nicht mehr sicher, sagt Alessia. Die Angriffe auf die Chinesen spürt man, wenn man die Zeitungen liest. Aber es reicht auch, in Prato zu leben. Wir wissen genau, was hier los ist. Wenn ich ins Zentrum gehe, zur Chinatown in die Via Pistoiese, sehe ich die Polizeistreifen, die dort und in anderen chinesischen Vierteln herumgehen. Sie kontrollieren alles, als würden sie uns besonders verdächtigen. I cinesi adesso sentono molto il problema della sicurezza, intanto anche personale, perché Das Sicherheitsproblem ist für die Chinesen zurzeit ein wichtiges Thema, denn wir haben die Krise. Klar, dass viele Einwanderer aus einer bestimmten ethnischen Gruppe zur Zielscheibe von anderen ethnischen Gruppen werden. So werden die Chinesen oft als Bankautomat bezeichnet, denn es heißt, sie haben viel Bargeld dabei. Daher werden sie oft überfallen oder ausgeraubt. Und sie fühlen sich ungeschützt, denn sie sagen, die Polizisten streifen durch unser Viertel, aber sie beschützen uns nicht, obwohl wir doch auch ein Recht darauf haben. Oft verzichten die Chinesen sogar darauf, Anzeige zu erstatten, weil sie sagen, uns hört doch keiner zu. So habe ich es jedenfalls gehört. Dass die Chinesen in Prato besonders häufig Opfer von Raubüberfällen und Einbrüchen sind, ist eine Tatsache, die in der öffentlichen Debatte oft vergessen wird. Stattdessen wirft man ihnen vor, dass ihre Geschäfte undurchsichtig sind, dass sie keine Steuern zahlen und sich selbst oder ihre eigenen Landsleute ausbeuten. Was auf Bereiche innerhalb der Pronto-Moda-Branche zweifellos zutrifft, wird oft auf alle Einwanderer aus China projiziert. La presenza cinese viene letta come qualcosa di totalmente estraneo. Die Community der Chinesen wird als ein Fremdkörper angesehen, der nichts mit der übrigen Stadt zu tun hat und daher auch nichts mit ihrer Geschichte. Auf dieser Basis ist es natürlich einfach, sie als Ursache für jedes Problem abzustempeln. Der Soziologe Fabio Bracci ist Co-Autor des Buches Vendere e comprare, Verkaufen und Kaufen. Die wissenschaftliche Untersuchung liefert ein differenzierteres Bild von den Chinesen in Prato. Viele von ihnen gehören inzwischen zur Mittelschicht. Sie fühlen sich als Italiener und legen mehr Wert auf Lebensqualität als auf Arbeit um jeden Preis. Bracci kritisiert die spektakulären Blitzaktionen der Sicherheitseinheiten, bei denen vor laufenden Kameras chinesische Fabriken mit illegalen Arbeitern kontrolliert werden. Denn abgesehen davon, dass sie ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit festschreiben, ändern solche Aktionen nichts. Die Maschinen werden beschlagnahmt, die Hallen geschlossen. Der Unternehmer kommt mit einer Geldstrafe davon, die er oft nicht bezahlt. Die Menschen, die in einer solchen Fabrik gewohnt und gearbeitet haben, stehen auf der Straße und müssen sich einen neuen Wohn- und Arbeitsplatz suchen. Se le persone non hanno permesso di soggiorno, quindi sono irregolari, le persone sono espellibili, cioè possono essere espulse. Personen, die keine Aufenthaltserlaubnis haben und sich irregulär hier aufhalten, müssen ausgewiesen werden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden aufgefordert, das Land zu verlassen. Doch dieser Aufforderung folgt, ehrlich gesagt, kaum jemand freiwillig. Die zweite Möglichkeit ist, den Menschen physisch mit Hilfe der Ordnungskräfte abzuschieben, über die Grenze zu bringen oder ins Flugzeug zu setzen. Aber dafür muss erstmal seine Identität festgestellt werden. Und außerdem muss Italien ein Abkommen mit dem Herkunftsland haben. Ein solches Abkommen gibt es mit China nicht. Daher finden solche Abschiebungen in Prato selten statt. Im letzten Jahr konnte man sie an einer oder zwei Händen abzählen. Auf der Piazza del Comune, mitten im historischen Zentrum von Prato, erinnert eine Statue an einen der wichtigsten Söhne der Stadt. Ein Mann in weiten Gewändern streckt mit ernstem Gesicht die Arme aus. In der linken Hand hält er einen Packen Wertpapiere. Francesco Marco Dattini war Kaufmann und Unternehmer im 14. Jahrhundert. Auch er war ein Migrant. Aus armen Verhältnissen kommend, ging er nach Avignon. Ähnlich wie heute die Chinesen in Prato, lebte er dort in einer in sich geschlossenen Kolonie von Migranten aus der Toskana. Es ist überliefert, dass sie gerne unter sich blieben, ihre eigene Kultur mitbrachten und sogar eine eigene Rechtsprechung hatten. Als reicher Kaufmann kehrte Dattini später in seine Heimatstadt zurück. Er wurde Ratsherr und gilt als Begründer der Tuchindustrie von Prato. Nicht anders sehen heute die Träume vieler Chinesen aus, die nach Italien kommen. Fast alle stammen aus den Küstenregionen Fujian und Zhejiang, überwiegend aus der Gegend um die Stadt Wenzhou. In dem Buch Vendere e comprare beschreibt Valentina Pedone diese sich rasend entwickelnde Metropole. Ihre besondere landschaftliche Lage als Hafenstadt, die von Bergen umgeben ist, hat dazu geführt, dass die Stadt über lange Zeitstrecken isoliert war und dadurch ein autonomes Unternehmertum entwickelte, eigene kulturelle Traditionen und einen eigenen Dialekt, der außerhalb der Stadt nicht verstanden wird. Den Bewohnern von Wenzhou wird nachgesagt, dass sie besonders clevere Geschäftsleute sind, denen es darum geht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. Ein riskanter Weg, der auf Mikrounternehmen und Mikrokrediten basiert und gerade in den letzten Jahren viele Menschen in den Ruin getrieben hat. Immerhin wurde Wenzhou in den 80er Jahren, als Handel in China noch verpönt war, zu einer der reichsten Städte Chinas mit den höchsten Immobilienpreisen nach Peking und Shanghai. Risikofreude und Hoffnung auf sozialen Aufstieg motiviert mitunter auch zur Emigration. In den 90er Jahren verließen etwa 1,5 Millionen Chinesen die Volksrepublik. Im modernen China ist es nicht mehr verboten, auszuwandern. Im Gegenteil. Wer im Ausland erfolgreich ist, gilt als Vorbild. Bis heute hoffen die Familien, die auswandern, das Wenzhou-Modell im Ausland zu wiederholen, weil die Verdienstmöglichkeiten in Europa höher sind als in Wenzhou. Jedenfalls war es bisher so. Zwar sind die Arbeitsbedingungen viel härter im Ausland und die weite Entfernung von der Heimat wird als großes Leid erfahren, aber das gilt als Preis dafür, mindestens so viel Geld zu verdienen wie in der Heimat. Die Strukturen, die die Einwanderer aus China in Prato vorfinden, sind nicht weit entfernt von dem Wenzhou-Modell ihrer Heimat. Es ist das Industriemodell des sogenannten Dritten Italien. Ein Netzwerk kleiner, flexibler Betriebe mit engen Produktionsverflechtungen, die in Prato schon eine lange Tradition haben. Stadtviertel wie Macrolotto Zero oder Macrolotto Uno galten schon immer als Città Fabrica, wo Familien oder Kleinstbetriebe angesiedelt waren und wo viel Heimarbeit geleistet wurde. Fabio Bracci. Mio suocero era un tessitore, lavorava 16-14 ore al giorno. Mein Schwiegervater arbeitete als Textilfabrikant 14, 15, 16 Stunden am Tag. Er war ein typischer, in Anführungsstrichen, Unternehmer von Prato. In Wirklichkeit war er vollkommen abhängig von den Auftragsfirmen. In diesem Produktionsmodell gab es viel Negatives. Verschmutzung des Flusses, Arbeitsunfälle. In den 70er Jahren war die Krebsrate in Prato viel höher als sonst wo in Italien. Dieses Produktionsmodell hatte also auch damals schon seinen Preis. Die Biblioteca Lazzarini in Prato ist eine der schönsten Bibliotheken Italiens. Das Gebäude, eine ehemalige Textilfabrik aus dem 19. Jahrhundert, wurde so restauriert, dass seine Geschichte immer noch präsent ist. Die Vorderfront besteht fast nur aus Glas und gibt den Blick auf die alte Stadtmauer frei. In dem lichtdurchfluteten Lesesaal sitzen Italiener, Chinesen und Afrikaner und sind vertieft in Bücher, Zeitschriften oder Computer. Im Kinderbereich lesen und basteln Jungen und Mädchen unterschiedlichster Herkunft. Dass die Bibliothek auch am Wochenende geöffnet ist, war eine Idee des Direktors Franco Neri. Ihm liegt die Integration der Migranten besonders am Herzen. Per fare questo bisognava superare l'idea d'una sezione multiculturale separata. Um das zu schaffen, mussten wir die Vorstellung einer separaten multikulturellen Abteilung überwinden und die fremdsprachigen Bücher mit den italienischen zusammen präsentieren. Einige stehen schon in der großen Eingangshalle. In dem Saal dahinter haben wir Internetzugänge und eine Datenbank mit 2000 internationalen Tageszeitungen. Dort stehen auch Sprachlehrbücher in Urdu, Chinesisch, Arabisch und Romane von chinesischen, pakistanischen, arabischen Autoren. Und natürlich auch Übersetzungen der europäischen Literatur in diese Sprachen. Man sieht immer häufiger junge und erwachsene Chinesen mitten unter den einheimischen Besuchern. Ragazzi e adulti cinesi o di altro tipo che leggono accanto a persone che sono pratesi. Die Biblioteca Lazzarini ist ein Beispiel dafür, dass Prato auch im kulturellen Sinne eine reiche Stadt ist, die ihren Bürgern Möglichkeiten der Weiterbildung bietet, auch den Migranten. Die 22-jährige Studentin Chiao Yun Liao arbeitet hier gelegentlich als Dolmetscherin und Mediatorin. Allora, il mio nome significa, il mio nome è composto da due ideogrammi, uno Xiao e un altro Yun. Mein Name setzt sich aus zwei Zeichen zusammen. Chiao heißt der Morgen und Yun heißt Wolke. Ich kam an einem Morgen auf die Welt und ich stelle mir vor, dass es ein wunderschöner Tag mit blauem Himmel war, an dem diese weiße Morgenwolke vorüberzog. Chiao redet mit den großen Gesten der Italienerinnen und auch der Ausdruck ihres sommersprossigen Gesichtes ähnelt der Mimik ihrer Altersgenossinnen aus Prato. In ihrem gepflegten Italienisch ist der Dialekt der Toskana nicht zu überhören. Allora, io sono nata in Cina, una regione a sud della Cina, si chiama Fujian. Ich bin in Südchina geboren, die Region heißt Fujian. Dort lebte ich, bis ich 6 Jahre alt war. Mein Vater war schon ein paar Jahre in Italien und hat die Familienzusammenführung beantragt. So kamen auch meine Mutter, mein Bruder und ich nach Italien. Mein Vater suchte Arbeit und da meine Großmutter und mein Onkel schon in Italien waren, haben sie ihm gesagt, komm doch auch. Es ist zwar sehr mühsam hier, aber man verdient genug, um eine Familie zu ernähren. Viele Migranten aus China folgen ihren Verwandten nach Italien. Die Familienbande haben besonders in den Regionen Zhejiang und Fujian noch eine sehr große Bedeutung. Mein Vater kam 1992 illegal nach Italien. Deshalb musste er 6 Jahre lang warten, bis er uns holen konnte. Denn er musste erst die Schulden abarbeiten, die er gemacht hatte, um hierher zu kommen. Und dann musste er sich um seine Dokumente kümmern und später um den Familiennachzug. Als klassisches Auswanderungsland war Italien auf die Einwanderung nicht vorbereitet. Sie begann in den 70er Jahren und nimmt seit den 90ern rasend zu. Es gab keine Einwanderungsgesetzgebung. Die Migranten kamen und kommen bis heute oft mit einem Touristenvisum. Wenn es abgelaufen ist, bleiben sie illegal im Land. Seit 1986 gab es etwa alle 2 bis 3 Jahre eine Legalisierungswelle, die allen Arbeitsmigranten, die einen Job nachweisen konnten, eine Aufenthaltserlaubnis verschaffte. Die Einwanderer mussten nur auf die nächste dieser Wellen warten, um dann ihre Familien nachholen zu können. So hat es auch Chiaos Vater gemacht. Als ich in Italien angekommen bin, war ich erstmal enttäuscht. Denn in China wohnten wir weit weg vom Meer. Und meine Mutter hatte mir gesagt, wir gehen zu Papa nach Italien, wo das schöne Meer ist. Wir sind in Mailand aus dem Flugzeug gestiegen und sofort nach Prato gefahren. Auf dem Weg habe ich kein einziges Mal das Meer gesehen. In den 90er Jahren stieg die Zahl der Zuwanderer in Prato von 1500 auf 10.000 an. Der Wohnraum wuchs nicht mit. Wir haben immer in Prato gewohnt. Als ich klein war, sind wir alle 2, 3 Jahre umgezogen. Denn meine Eltern haben in einer chinesischen Firma gearbeitet. Und wie man weiß, arbeitet und wohnt man dort. Und immer wenn der Betrieb umgezogen ist, sind wir auch umgezogen. Natürlich ist es nicht schön, in einer Fabrik zu wohnen, aber so schlimm war es auch nicht. In einer Fabrik sind meistens nicht mehr als 2 oder 3 Familien. Es gab auch andere Kinder von den Kollegen meines Vaters. Die Herausgeber von Vendere e Comprare, Andrea Valzania und Fabio Berti, vergleichen die Verhältnisse in den chinesischen Betrieben mit denen im England des 19. Jahrhunderts. Mit dem Unterschied, dass die chinesischen Arbeiter kein Klassenbewusstsein haben. Sie sehen den Fabrikbesitzer nicht als Ausbeuter an, sondern als Vorbild. Per i cinesi non è difficile capire che bisogna dormire e lavorare nello stesso posto. Einem Chinesen fällt es nicht schwer einzusehen, dass er am selben Ort schlafen und arbeiten muss. Denn in China gibt es viele Unternehmen, die ihren Arbeitern die Möglichkeit geben, in der Firma zu übernachten. Oft sind es die großen multinationalen Firmen in China mit Hunderten, Tausenden Arbeitern. Was uns Chinesen das Leben in Italien wirklich schwer macht, ist nicht die Verschmelzung von Arbeit und Leben, sondern die Tatsache, dass hier die Familien so klein sind. Hier hat man keine Unterstützung von Großeltern, Tanten, Onkeln oder anderen Verwandten. Und das ist wirklich ganz anders und macht das Leben hier viel schwerer als in China. Die Zuwanderer haben das Durchschnittsalter in Prato erheblich verjüngt, denn die durchschnittliche Geburtenrate der Italiener liegt bei 1,3 Kindern. Mit ihren vielen Familien ist die Stadt wesentlich lebendiger als manch anderer Ort in Italien. Mia mamma cuciva, no? Faceva cucitrice. C'era tipo la. Meine Mutter war Näherin. Die Nähmaschine war ziemlich groß. Und ich machte mir immer eine kleine Fläche frei, wo ich Hausaufgaben machte, dicht neben ihr. Natürlich war es laut, die Nähmaschinen ratterten. Und bei den Hausaufgaben konnte mir keiner helfen, denn meine Mutter sprach kein Italienisch. Ich habe alles allein gemacht. Manchmal habe ich nur so getan, als würde ich die Aufgaben machen und sagte dann, fertig. Und legte das Buch beiseite. Intanto facevo finta di farli, poi dicevo mamma fatti, chiudevo il libro e le rimettevo da parte. Es ist nicht einfach, als Einwanderer aus China in Prato eine Wohnung zu bekommen. Abgesehen vom knappen Wohnraum gibt es Vermieter, die keine Chinesen akzeptieren oder die Mieten sind zu hoch. Außerdem verkehren zwischen den Wohngebieten Pratos und dem Industriegebiet Macrolotto Uno keine Busse. Was bleibt den Arbeitern übrig, als in der Fabrik zu übernachten? Es gibt lediglich einen Schulbus, der die Kinder von den Fabrikhallen zur Schule bringt. Ich kam oft ohne Hausaufgaben zur Schule. Die Lehrer schrieben in mein Heft, ihre Tochter hat die Aufgaben nicht gemacht. Und ich sagte, Mama, kannst du das bitte unterschreiben? Und sie, was steht denn da? Ich flunkerte dann, ach nichts, morgen streiken die Lehrer oder sowas. Das war gemein von mir. Heute tut es mir leid. Sechs Jahre lang ist Chiao immer wieder mit ihrer Familie innerhalb Pratos von einem Ort zum anderen gezogen, bis die Eltern endlich eine Wohnung gefunden haben. Seit 10 Jahren habe ich einen festen Wohnsitz. Ich wohne in einem Haus mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und wir haben sogar einen Hund. Wie viele ihrer Landsleute muss auch Chiao immer wieder mit Anfeindungen fertig werden. Rassismus kenne ich, seit ich 6 Jahre alt bin. Jetzt bin ich 22. Aber heute kann ich mich wehren. Wenn einer sagt, du Chinesin, du arbeitest schwarz, du zahlst keine Steuern, dann antworte ich, ja, ich bin Chinesin, was willst du machen? Ich zahle keine Steuern? Beweise es. Ich bringe dir meine Unterlagen. Dann sage ich, schau her, ich arbeite, ich bekomme ein Gehalt und ich zahle Steuern. Aber über solche Sachen rege ich mich nicht mehr auf. Chiao hat trotz der schwierigen Umstände die Schule geschafft und Abitur gemacht. Ihr Studium finanziert sie durch ihre Arbeit als Dolmetscherin und Mediatorin. Ich arbeite als Mediatorin für Sprache und Kultur. Chinesisch natürlich. Das ist ein ganz neuer Beruf. Es ist kein einfacher Dolmetscher. Wir müssen beiden Seiten die Sichtweise des anderen erklären. Ich arbeite zum Beispiel seit über einem Jahr im Krankenhaus von Prato. Da reicht es nicht einfach nur zu übersetzen. Ich muss dem Arzt und dem Patienten erklären, warum der andere sich so und so verhält. Denn das Konzept von Gesundheit ist in China ganz anders als in Italien. Nicht alle Kinder, die in den Fabriken leben, schaffen ihren Schulabschluss wie Chao. In ihrer Fakultät ist sie die einzige Chinesin. Oft werden die Kinder der Arbeitsmigranten zwischen China und Italien hin und her geschickt, was ihre schulische Entwicklung stark beeinträchtigt. Der Anthropologe Massimo Bressan: Wer so viel arbeitet, hat wenig Zeit für Familie und Kinder. Daher werden die Kinder oft nach China zu den Großeltern, Tanten oder Freunden im Dorf geschickt. Sobald sie im Schulalter sind, kommen sie oft zurück, damit sie Italienisch lernen und eine gute Schulausbildung bekommen. Viele Kinder sind überfordert, weil sie keine Sprachkenntnisse haben. Sie sprechen nicht einmal richtig Chinesisch, denn in Zhejiang spricht man einen eigenen Dialekt. Sie kommen im Unterricht nicht mit und es gibt sehr viele Schulabbrecher. Das ist ein großes Problem. Massimo Bressan erforscht für die Universität Massachusetts die Veränderungen des Familienlebens in der globalisierten Welt und hat viele Interviews mit chinesischen Einwanderern in Prato gemacht. Dabei entdeckt er auch Positives im Verhältnis zwischen Italienern und Chinesen. Im Krankenhaus von Prato gibt es die Geburtsstation, das ist die Abteilung der Ausländer, und die Geriatrie, die gehört den Italienern. Wir haben erfahren, und das ist sehr interessant, dass es eine chinesische Organisation gibt, die dem Krankenhaus einen hohen Betrag, ich glaube 100.000 Euro, gespendet hat. Als Dank, weil die Mütter sich dort gut aufgehoben fühlen. Das Krankenhaus konnte neue diagnostische Geräte kaufen und in einen neuen Kreissaal investieren. Allerdings sind einige Chinesen in Prato auch enttäuscht von Italien. Bis zu einem bestimmten Punkt gab es eine große Zufriedenheit. Aber seit Beginn der Krise in Europa im Jahr 2008 und dem gleichzeitigen Wirtschaftswachstum in China hat sich das verändert. Einige sagen zum Beispiel, wenn ich gewusst hätte, dass ich hier so viel arbeiten muss, wäre ich nicht gekommen. Denn es gab nicht mehr die erwarteten Aufstiegschancen. Andere sagten, früher wurden wir in China mit viel Bewunderung und großen Erwartungen empfangen, wenn wir mit dicken Geschenken aus Italien kamen. Heute komme ich mir vor wie der Ärmste des Dorfes, denn meine Freunde in China hatten viel mehr Erfolg als wir in Europa oder Italien. Die Autoren von Vendere e Comprare kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Italien gilt in China nicht mehr unbedingt als Traumland für die Verwirklichung von Aufstiegsplänen. Heute kommen überwiegend Einwanderer aus den rückständigsten Gebieten, wo die Menschen die wenigsten Chancen haben. Überall in Prato hängen an Fenstern und Balkonen Fahnen, die mit Schwarz-Weiß-Fotos bedruckt sind. Die Aufnahmen der Fotografin Ilaria Costanzo zeigen Porträts von Männern, Frauen und Kindern unterschiedlicher Herkunft, die zusammen arbeiten, spielen, essen oder feiern. Ein Signal gegen Vereinfachungen und Vorurteile, initiiert von dem unabhängigen Kulturprojekt Kompost Theater. Auch das Kompost befindet sich in der großen Halle einer ehemaligen Textilfabrik. L'abbiamo chiamato Kompost perché il concetto era doppio. Da una parte era un concetto come i vecchi semenzai. Wir haben es Kompost genannt, weil es eine doppelte Bedeutung hat. Zum einen erinnert es an die Samenvorräte aus früheren Zeiten. Wir wollen eine kulturelle Biodiversität zum Blühen bringen. Und zum anderen ist Kompost im Grunde Abfall, der verwandelt wird in Reichtum für die Erde. Die Regisseurin Cristina Pezzoli lebt in Pistoia. Doch sie hat schon einige Projekte in Prato auf den Weg gebracht, denn für sie ist Prato eine besondere Stadt. Prato ist die Stadt mit der größten Dichte an Einwanderern. Momentan steht sie allerdings vor einem Scheideweg. Aus chinesischer Sicht hat eine Krise immer zwei Aspekte. Die Schriftzeichen für Krise bedeuten Gefahr, aber auch Chance für Veränderung. Und diese Chance zu sehen, das wäre für uns ein gutes politisches Konzept, die Vorstellung eines großen Labors für die Zukunft. Mit dem Projekt Facewall wurden die Bürger Pratos aufgefordert, 10.000 Fahnen, die in der Stadt kostenlos verteilt wurden, an ihren Häusern aufzuhängen. Flagge zu zeigen, für die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Unter dem Motto Die Zukunft im Auge des Betrachters. Den Slogan haben wir uns bei Shakespeare ausgeliehen. Er sprach von der Schönheit im Auge des Betrachters. Wir sagen, die Zukunft im Auge des Betrachters. Als Künstler wollten wir die Aufmerksamkeit auf die Schönheit der Menschen lenken, aber auch auf die Schönheit der Stadt. Es sind 100 verschiedene Fotos mit jeweils einem Italiener und einem Ausländer. Aber 60 davon zeigen einen Italiener und einen Chinesen. Wir wollten auch die chinesische Community, die dazu tendiert, sich abzuschotten, ein bisschen fordern, aus sich herauszukommen, diese unsichtbare Mauer zu durchbrechen und sich zu zeigen. Mit sehr gutem Erfolg. Denn wir durften viele chinesische Fabriken betreten und dort Fotos machen. Das zeigt schon eine gewisse Veränderung, die man anerkennen muss. Vuol dire che c'è una trasformazione in atto che va valorizzata. In verschiedenen Diskussionsveranstaltungen und Rollenspielprojekten motiviert Christina Pezzoli Menschen verschiedener ethnischer, aber auch politischer Zugehörigkeit zur Begegnung und zwingt sie zum Dialog mit erstaunlichem Erfolg. Bei dem Projekt Le Stanze dei Bottoni gelang es der Regisseurin, wichtige chinesische und italienische Unternehmer, zwei Konsuln, den Präsidenten der Region Toskana und andere Politiker mit Jugendlichen aus Prato zusammenzubringen. Wir sind von dem Satz ausgegangen, Chinesen raus aus Prato. Das stand während des Wahlkampfes 2009 an den Hauswänden in der Stadt und die Rechten sind auf diesen Zug aufgesprungen. Aus der Parole entwickelte die Regisseurin das Szenario für ein Rollenspiel. Die Chinesen Pratos haben ein Angebot aus einer anderen Stadt und drohen damit, alle zusammen innerhalb einer Woche Prato zu verlassen. Sie haben es hinterher halb im Scherz auch gesagt. Noch nie waren wir uns so einig. Wenn die Chinesen sich nicht an die Gesetze halten, sollen sie gehen. Und auf die Frage einer Zuschauerin, was denn passieren würde, wenn die Chinesen tatsächlich von heute auf morgen Prato verlassen würden, antworteten sie auch einmütig. Der Präsident der Region Toskana sagte, wir haben kein Geld, wir können nichts machen. Macrolotto Zero würde sich in eine Geisterstadt verwandeln. Und was das Bruttoinlandsprodukt betrifft, Prato würde bankrott gehen, wenn die von uns erfundene Science-Fiction Wirklichkeit werden würde. Das Beispiel Prato führt vor Augen, was es bedeutet, in einer Welt zu leben, in der die Gesetze des Marktes alles durchdringen. Die Globalisierung ist kein abstrakter Begriff mehr. Was sie für die Menschen in ihren Lebenszusammenhängen bedeutet, wird konkreter. Vielleicht birgt das Erkennen dieser Zusammenhänge eine Chance. Ma infatti secondo me alla fine bisogna avere l'onestà anche intellettuale a questo punto di mettersi di fronte a questa domanda senza scuse. Wir müssen uns ganz ehrlich und ohne Ausreden die Frage stellen, was steht an erster Stelle unserer Werteskala? Die Besitzerin der in Brand geratenen Fabrik sagte, wenn die Arbeiter nicht in der Fabrik schlafen, kann ich die Preise nicht einhalten, die mir vom Auftraggeber diktiert werden. Und der Auftraggeber sagt, mit höheren Preisen kann ich auf dem Markt nicht bestehen. Als wenn der Markt eine metaphysische Einheit wäre. Wir haben die Kontrolle verloren. Ist die Wirtschaft denn nicht menschengemacht? Die Menschen sind doch keine Produkte der Wirtschaft. Was steht ganz oben auf unserer Werteskala? Der Mensch oder der Markt? Wenn es der Markt ist, dann müssen wir aufhören mit dieser Scheinheiligkeit. Dann sind die Toten der Preis dafür, dass der Markt wichtiger ist als alles andere. Macrolotto Zero, Chinatown in der Toskana. Ein Feature von Ulrike Klausmann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Maya Bothe, Sigrid Burgholder, Demet Fay, Edda Fischer, Susanne Fluri, Axel Gottschick, Claudia Mischke, Matthias Ponier, Frauke Pohlmann, Hendrik Stickern und Ilse Strambowski. Ton und Technik Gunter Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Anna Panknin. Redaktion Markus Heumann. Thank you.